Ihr hört nun Buchtanz. Ein literarischer Blick in Leipzigs Bücherregale, Tauschboxen und Umsonstläden. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Buchtanz. Wer diese Melodie bereits kennt, weiß jetzt schon, welches Buch wir uns heute anschauen. Das Büchlein, um das es heute gehen soll, eine kleine Novelle, habe ich aus meinem Bücherregal hervorgezogen. Es bildet die Grundlage für das Libretto, also den Text, zu Georges Bizets gleichnamiger Oper von 1875. Es geht um Carmen von Prosper Mérimée. Auf geht's! Das Stück spielt in dem spanischen Ort Sevilla. Unsere Titelheldin ist die selbstbewusste und rebellische Carmen, eine Zigeunerin, die allen Männern den Kopf verdreht. In der Arie Habanera besingt Carmen ihren unbändigen Drang nach Freiheit. Die Liebe ist ein wilder Vogel. Es geht natürlich um Liebe. Es geht um viel Eifersucht und Wut. Und es geht um Dummheiten, die man tut, wenn man verliebt ist. Als Carmen und der junge Unteroffizier José sich zum ersten Mal begegnen, soll er sie eigentlich verhaften, da sie während der Arbeit in der Tabaksfabrik im Zuge eines Streits gerade eine andere Frau niedergestochen hat. Zu dem Zeitpunkt ist er allerdings schon ein bisschen verknallt und statt sie ins Gefängnis zu bringen, verhilft er ihr zur Flucht, woraufhin er selbst 4 Wochen lang inhaftiert und zum gewöhnlichen Rekruten degradiert wird. Als sich Carmen und José nun nach seiner Haft das zweite Mal begegnen, erkennen sich beide sofort wieder. Was nach diesem Treffen geschieht, wird nicht verraten. Es sei nur so viel gesagt, es kommt dann später noch ein anderer Mann mit ins Spiel und einer der Protagonisten muss am Ende sterben. Wir lesen mal rein. Carmen sah mich im Vorbeigehen wieder mit den Augen an, die sie kennen, und sagte ganz leise: Landsmann, wenn man gerne gut gebackene Fische isst, geht man nach Triana zu Lias Pastia. Flink wie ein Zicklein schwang sie sich in den Wagen. Der Kutscher peitschte seine Maultiere und die lustige Bande fuhr fort, ich weiß nicht wohin. Sie erraten wohl, dass ich bei Wachablösung nach Triana ging. Zuvor aber ließ ich mich rasieren und bürstete mich ab wie zur Parade. Sie war bei Lias Pastia, dem alten Fischbäcker, einem Zigeuner schwarz wie ein Moor, zu dem viele Bürger kamen, um gebackenen Fisch zu essen. Namentlich, wie ich glaube, seit Carmen dort Quartier bezogen hatte. »Lias«, sagte sie, sobald sie mich sah, »heute tue ich nichts mehr. Morgen ist auch noch ein Tag. Komm, Landsmann, wir gehen spazieren.« Sie zog ihre Mantilla vor die Nase und wir waren auf der Straße, ohne dass ich wusste, wohin es ging. »Fräulein«, redete ich sie an, »ich glaube, ich muss Ihnen für ein Geschenk danken, das Sie mir zuschickten, als ich im Gefängnis war. Das Brot habe ich gegessen. Die Pfeile wird mir zum Schärfen meiner Lanze dienen. Ich behalte sie zum Andenken an Sie. Das Geld aber, hier ist es.« »Schau, er hat das Geld aufgehoben«, rief sie lachend. »Übrigens desto besser, denn ich bin schlecht bei Kasse. Aber was liegt daran? Ein suchender Hund findet Knochen. Komm, wir verzehren alles. Du hältst mich frei.« Wir hatten den Weg nach Sevilla eingeschlagen. Eingangs der Schlangenstraße kaufte sie ein Dutzend Orangen, die sie mich in mein Taschentuch binden ließ. Etwas weiter erstand sie ein Brot, Wurst und eine Flasche Manzanilla. Schließlich betrat sie eine Zuckerbäckerei. Dort warf sie das Goldstück, das ich ihr zurückgegeben hatte, noch eins, das sie in der Tasche trug, und einiges Silbergeld auf die Theke. Schließlich verlangte sie alles, was ich hatte. Es war nur eine Peseta und ein paar Quartos, die ich ihr gab, sehr beschämt, nicht mehr zu haben. Ich glaubte, sie wolle den ganzen Laden mitnehmen. Sie kaufte alles, was gut und teuer war. Yemas, Turon, kandierte Früchte, solange das Geld reichte. Alles das musste ich nun in Papiertüten tragen. Sie kennen vielleicht die Candelejo-Straße, in der ein Kopfkönig Don Pedros des Gerechten ist. Der hätte mir Bedenken machen sollen. Wir blieben vor einem alten Haus in dieser Straße stehen. Carmen ging in den Flur und klopfte im Erdgeschoss. Eine Zigeunerin, eine wahre Satansdienerin, kam heraus und öffnete. Carmen sagte ihr einige Worte in Romani. Die Alte brummte zuerst. Um sie zu beschwichtigen, gab ihr Carmen zwei Orangen und eine Handvoll Bonbons und erlaubte ihr, vom Wein zu kosten. Darauf hing sie der Alten ihren Mantel um und führte sie zur Tür, die sie mit einem Holzriegel verschloss. Sobald wir allein waren, begann sie wie toll zu tanzen und zu lachen, wobei sie sang: »Du bist mein Rom, ich bin deine Romi.« Ich stand mitten im Zimmer, mit ihrem ganzen Einkauf beladen, nicht wissend, wohin mit den Sachen. Sie warf alles auf den Boden, fiel mir um den Hals und rief: »Ich zahle meine Schuld! Ich zahle meine Schuld! So ist das Gesetz der Kalis!« O mein Herr, jener Tag, jener Tag. Wenn ich an ihn denke, vergesse ich auf morgen. Wir verbrachten den ganzen Tag zusammen mit Essen, Trinken und dem Rest. Nachdem sie wie ein sechsjähriges Kind Bonbons gegessen hatte, stopfte sie Hände voll in den Wasserkrug der Alten, um ihr Sorbet zu machen, wie sie sagte. Sie zerquetschte Yemas und warf sie an die Wand. »Damit uns die Fliegen in Ruhe lassen«, meinte sie. Es gibt keinen Streich und keine Dummheit, die sie nicht getrieben hätte. Ich sagte, ich möchte sie tanzen sehen. Aber wo Kastagnetten finden? Sofort nimmt sie den einzigen Teller der Alten, schlägt ihn in Stücke und schon tanzt sie den Romales, indem sie mit den Steingutstücken ebenso gut klappert, als wären es Kastagnetten von Ebenholz oder Elfenbein. Man langweilte sich bei diesem Mädchen nicht, dafür stehe ich ein. Es wurde Abend, und als ich den Zapfenstreich trommeln hörte, sagte ich zu ihr: »Ich muss ins Quartier zum Appell.« »Ins Quartier?« sagte sie verächtlich. »Bist denn du ein Neger, den der Stock regiert? Du bist ein echter Kanarienvogel, in Kleidung und Charakter. Geh, du bist ein Hasenfuß.« Ich blieb, im Voraus auf Arrest gefasst. Am Morgen war sie es, die zuerst von Trennung sprach. »Höre, Joseito, habe ich dich bezahlt? Nach unserem Gesetz war ich dir nichts schuldig, weil du ein Pailu bist. Aber du bist ein hübscher Junge und hast mir gefallen. Nun sind wir quitt. Guten Tag.« Ich fragte, wann ich sie wiedersehen würde. »Wenn du weniger grün bist«, erwiderte sie lachend. Dann in ernsterem Ton: »Weißt du, Jungchen, dass ich dich ein wenig liebe? Doch das wird nicht lange währen. Hund und Wolf vertragen sich auf die Dauer nicht. Vielleicht, wenn du Zigeuner würdest, wäre ich gern deine Romi. Doch das sind Dummheiten, das ist nicht möglich. Glaube mir, mein Junge, du bist gut davongekommen. Du bist dem Teufel begegnet, ja, dem Teufel. Er ist nicht immer schwarz und er hatte den Hals nicht umgedreht. Ich bin zwar in Wolle gekleidet, aber ich bin alles andere als ein Lamm. Zünde vor deiner Machari eine Kerze an. Sie hat sie redlich verdient. Also nochmals, adieu. Denk nicht mehr an Carmencita. Oder sie lässt sich an eine Witwe mit Holzbeinen verkuppeln.« Beim Sprechen entfernte sie den Riegel von der Tür. Auf der Straße hüllte sie sich in ihre Mantilla und kehrte mir den Rücken. If I could write you a song and make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used to follow my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably cause you think. Cool.